Kundgabe 8298. Empfangen am 14.10.1962. Ihr sollt keine fremden Götter haben neben mir. Ihr sollt keine Götter haben neben mir. Diese Worte sind sehr bedeutungsvoll, weil alles, was ihr im Erdenleben anstrebet, für euch mehr bedeuten kann als ich. Euer Gott und Vater von Ewigkeit. So wie euer Herz an irdischen Gütern hängt und ihr darum keine Bindung suchet mit mir. Dann also ist das, was ihr begehret, mit allen euren Sinnen, euer Gott. Und lasset ihr auch mich noch gelten, indem ihr eine Macht über euch anerkennet, die euch geschaffen hat, so habet ihr doch fremde Götter neben mir, immer entsprechend dem Verlangen, das eurem Herzen entsteigt. Mögen es nun irdische Güter sein, das Verlangen nach Ehre und Ruhm oder auch Menschen, die mich aus eurem Herzen verdrängen, immer sind es fremde Götter, die euren Aufstieg zur Höhe verhindern. Denn alle diese Götter sind vergänglich. Ihr müsstet sie opfern, wenn euer Erdenleben beendet ist. Und ihr werdet einmal leer eingehen in das jenseitige Reich, wenn ihr nicht mich selbst allem voransetzet, der ich doch euer einziges Ziel im Erdenleben sein will und den ihr mit allen Kräften anstreben müsstet, wenn ihr selig werden wollet. Ich bin euer Gott und Schöpfer, von dem ihr einst ausgegangen seid, und ich will, dass ihr mich erkennet und anerkennet. Und den Beweis dessen sollet ihr mir geben, indem ihr bereit seid, alles hinzugeben, wenn ihr mich selbst und meine Liebe dafür eintauschet. Dann bin ich in Wahrheit für euch der eine Gott, dem ihr euch angehörig fühlen sollet und der als euer Vater mit euch verbunden sein will für Zeit und Ewigkeit. Nun aber betrachtet euer Erdenleben, das euch nur lebenswert dünkt, wenn ihr alles besitzet, wonach euer Herz verlangt. Also habet ihr euch viele Götter geschaffen, die ihr neben mich stellet, vorausgesetzt, dass ihr an mich als euren Schöpfer glaubet. Dieser Glaube ist aber ohne Wert, solange ihr mich nicht ernstlich anstrebet, wovon euch aber die Welt und euer Verlangen danach zurückhält. Eure Liebe gehört vielen Dingen, die jedoch Anteil sind meines Gegners. Und das Verlangen danach sollet ihr überwinden, auf das ich selbst nun in den Vordergrund eures Denkens gestellt werde und ihr alle anderen Götter fallen lasset. Aber ihr schaffet euch auch selbst Götter neben mir, wenn ihr im geistigen Reich Wesen anrufet im Glauben, durch ihre Fürbitte das Ziel zu erreichen, die ewige Seligkeit. Auch dann ist eure Einstellung zu mir noch nicht richtig, weil es im Erdenleben darum geht, dass ihr die Bindung mit mir herstellet, die ihr einst freiwillig abgebrochen hattet. Und diesen Akt der freiwilligen und bewussten Rückkehr zu mir müsstet ihr selbst vollbringen, und kein Fürbitter würde das zuwege bringen durch seine Fürbitte. Sie werden immer nur gedanklich euch den Weg weisen zu mir selbst, den ihr unwiderruflich gehen müsstet, um selig zu werden. Denn das solltet ihr wissen, dass die Liebe jener Lichtwesen so groß ist, dass sie euch zu mir zurückbringen möchten, wenn nicht mein Gesetz ewiger Ordnung auch in ihnen verankert wäre, dass sie selbst keinen Menschen zu seinem Wollen und Denken auf Erden zwingen. Ich aber fordere laut Gesetz der Ordnung von Ewigkeit, dass eine jede Seele freiwillig den Weg nimmt zu mir. Und darum will ich ihr Gott sein und bleiben, für den sie alles hinzugeben bereit sind. Voll und ganz will ich eure Herzen besitzen, denn ich will sie erfüllen mit meiner Liebe. Solange aber ein Herz noch nicht frei ist von Wünschen und Begierden jeglicher Art, so hat dieses Herz also noch fremde Götter in sich, die es mir verwehren, einzuziehen und allein darin zu herrschen. Doch besitze ich eine Seele voll und ganz, so heißt das, dass ich ihr nun auch das höchste Glück bereiten kann, und wahrlich, sie wird es nicht bereuen, die anderen Güter hingegeben zu haben, um mich dafür einzutauschen, der ich nun aber Alleinherrscher bin im Herzen des Menschen und nun auch nichts mehr die innige Bindung zwischen uns aufheben kann. Darum prüfet euch ernstlich, ob ihr noch von Verlangen erfüllt seid nach Dingen, die euch mehr bedeuten als ich selbst, seien es materielle Dinge oder auch Menschen, und suchet diese zu entthronen, auf dass der erste Platz für mich bleibt. Suchet alles irdische Verlangen in euch zu ersticken und machet euch frei von jeglichem Götzendienst, worunter jegliche Liebe zur Welt zu verstehen ist. Denn ihr dienet dann wirklich nur meinem Gegner, dem Fürsten der Finsternis, dem diese Welt angehört. Und er also ist euer Gott, dem alle Opfer gelten, die ihr darbringet. Der Mammon ist dann euer Gott, und dieser Gott wird euch zermalmen, denn er gehöret nicht in mein Reich, wo ich allein herrsche, in Liebe und Weisheit. Und die mir angehören wollen, sollen mich allein anbeten, das heißt, nur mich in ihrem Herzen tragen, und ich werde ihnen nicht nur ihr Gott und Schöpfer, sondern auch ihr Vater sein. Amen.